2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kommunistenkneipe. Heute sprechen wir wieder mit Christoph Jünke, aber diesmal über den linkssozialistischen ehemaligen Chefideologen der westdeutschen Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Viktor Agatz, der im Zuge der Versozialpartnerschaftlichung der DGB-Gewerkschaft nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs abgesägt und man muss sagen, inzwischen schon fast vergessen ist. Hallo Christoph. Hallo. So eine kleine Transparency-Note. Wer Christoph auf Facebook folgt, wird feststellen, dass Christoph in einem für uns ganz wesentlichen Punkt andere Haltung zum Krieg um die Ukraine verfolgt, als wir sie in der Redaktion vertreten. Wir haben in der Redaktion deswegen diskutiert, ob wir Christoph einladen sollen und uns letztlich dafür entschieden, da es heute um ein ganz anderes Thema geht. Und dazu haben wir entschieden, dass wir das transparent machen wollen. So, aber jetzt erstmal zur Vorstellung von Christoph. Christoph ist ein marxistischer Historiker und hat Geschichte, Philosophie sowie Soziologie studiert. Er ist Vorsitzender der Leo Kofler Gesellschaft, deswegen hatten wir auch neulich ein Interview zu Leo Kofler mit ihm. Und darüber hinaus hat er sich vielfältig mit der Ideengeschichte des Marxismus im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt. Darunter mit dem westlichen Marxismus, der Frankfurter Schule und der deutschen Linken nach 1945. Und er forscht derzeit zu dem Gewerkschaftstheoretiker Viktor Agatz, über den wir heute sprechen werden. Unter anderem hat er den Band Viktor Agatz oder ein Leben für und wider die Mitbestimmung herausgegeben, den uns für dieses Interview heute freundlicherweise der Dietz Verlag zur Verfügung gestellt hat. Viktor Agatz, geboren 1897, gestorben 1964, war ein deutscher Ökonom und engagierter Gewerkschafter, der vor allem als Leiter des Wirtschafts- und Forschungsinstituts des DGB in den 1950er Jahren bekannt wurde. Vertrat eine linkssozialistische Perspektive für die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland. Und wegen seiner radikalen Position geriet er zunehmend in Konflikt mit konservativen Kräften innerhalb der Gewerkschaften und der SPD und wurde schließlich aus dem DGB herausgedrängt. Kannst du uns vielleicht ein paar Eckpunkte zu Agatz' Leben geben, bevor er denn Chefideologe der DGB-Gewerkschaften wurde? Ja, Agatz war ein Kind von Remscheid, das ist sozusagen im Nordosten von Köln, also die rheinisch-westfälische Tradition der deutschen Arbeiterbewegung, noch vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen zu Bewusstsein bekommen. Viktor Agatz war dann ab 1915, hat dann sein Notabitur gemacht, kriegsbedingt, und ist als Soldat in den Krieg gegangen und zur gleichen Zeit aber Mitglied der SPD geworden. Er kommt also aus einer sozialdemokratischen Familie, die aus dieser typisch bergischen Tradition des Handwerker Arbeiterbewegungen, die es dort gegeben hat, er kommt aus dieser Tradition, ist da dann eben auch zwangsläufig oder fast zwangsläufig automatisch eben auch ins sozialdemokratische Milieu geraten und in dem groß geworden ist, dann wie gesagt nach seinem Abitur sowohl in die SPD eingetreten als auch Soldat geworden, hat dann diesen Ersten Weltkrieg überlebt und ist 1919 nach der Revolution, nach dem Ende des Krieges, als Student nach Marburg gegangen, erst nach Marburg und dann nach Köln. Und hat hier in der ersten Hälfte der 20er Jahre sich engagiert am linken Rand der Sozialdemokratie, der Weimarer Sozialdemokratie, war ein linker Studentenaktivist, der durchaus damals führende Funktion halt eben in dieser Studentenbewegung da auch innehatte, engagierte sich, wie gesagt, auf der Parteilinken und machte dann Mitte der 20er Jahre seinen Doktor, also er promovierte in Betriebswirtschaft. Und wurde dann, weil er vorher schon als Werkstudent in einer Genossenschaft, in einer Konsumgenossenschaft gearbeitet hat, und wurde er dann ein Genossenschafter, wurde übernommen als Referent und als Mitarbeiter dieser Genossenschaft und wurde dann Ende der 20er Jahre, brachte er es sogar zum Finanzvorstand. Also er war schon damals ein wirtschaftlich orientierter, vor allen Dingen an Finanzen orientierter, befähigter Mann, und wurde dann eben in dieser Genossenschaftsbewegung in Köln, um Köln herum eine wichtige zentrale Figur und gleichzeitig eben auch schon damals in den 20er Jahren ein Gewerkschafter. Und das ist eigentlich eine kleine Form von sozialem Aufstieg, der er dort gemacht hat. Aber er hat sich trotzdem seine linke Haltung entsprechend bewahrt. Zu Beginn des Nazifaschismus wurde erst nur versucht, aber dann nach einigen Jahren auch erfolgreich, ihn aus dieser Genossenschaftsbewegung rauszudrängen. Und da wurde auch die Genossenschaftsbewegung ja zerschlagen und umorganisiert. Und er hat da ist sozusagen entsprechend mit rausgeflogen und hat dann Mitte der 30er Jahre aber die Möglichkeit bekommen, umzusatteln zu einem Wirtschaftsprüfer. Der hat also sozusagen nochmal kurz studiert, nochmal eine Ausbildung gemacht und hat dann sich als Wirtschaftsprüfer im Faschismus sozusagen über Wasser halten können und hat auch in typisch sozialdemokratische Art und Weise während des Faschismus eine Form von Opposition und Widerstand geleistet. Und so hat er dann aber, weil diese Wirtschaftsprüfer damals eine zentrale Rolle spielten für die Wirtschaft, musste er nicht nochmal in den Krieg, hat den Krieg überlebt und wurde dann 45 nach Faschismus und Krieg wurden die britische Besatzungsmacht, die ja in Köln und in Nordrhein-Westfalen da die zentrale Rolle spielten, auf ihn aufmerksam. Die suchten natürlich unbelastete, auch sozialdemokratische Funktionäre. Und er war als Genossenschafter und auch als Finanzfachmann bekannt. Und so wurde er dann Anfang 46 von britischen Gnaden quasi der erste deutsche oder westdeutsche Wirtschaftsminister. Hat dann damals Minden, die zentrale Verwaltung, entsprechend geleitet und hat da dann einfach schnell eine führende politische Rolle gespielt, nicht nur in der Verwaltungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, die da eben die Briten den Deutschen Stück für Stück übergeben haben, sondern auch gleich von Beginn an, von Ende 45, Anfang 46, spielte er dann schnell eine wichtige Rolle auch als Programmatiker der SPD. Lernte dann den Kurt Schumacher kennen und die mochten sich, die waren auch politisch auf einer Linie. Und so wurde er dann Anfang 46 derjenige, der neben Kurt Schumacher auf dem ersten Parteitag der Sozialdemokratie das zweite Hauptreferat gehalten hat, nämlich das Referat zur Wirtschaftspolitik. Und da hat er dann auch seine Ideen entsprechend entfaltet zum ersten Mal und sich als linker Sozialdemokrat im Schumacher-Sinnen so einen Namen gemacht. Und das waren sozusagen seine Wirkungsmechanismen in den Jahren 46, 47. 47 ist er dann krank geworden, Hungerödeme hatte er gehabt und solche Sachen, ist aber gleichzeitig eben ein Stück weit ausgebremst worden von den britischen und den amerikanischen Besatzungsmächten, ist zurückgetreten und hat sich dann neu organisiert und neu orientiert und ist 1948, 1949 quasi zum DGB gewechselt an Hans Böcklers Seite. Die kannten sich schon früh, schon seit den 20er Jahren. Die waren auch sehr eng miteinander. Und es war von Anfang an klar, dass Agatz damals das Wirtschaftswissenschaftliche Institut des DGBs mit aufbauen, mit entscheidend prägen sollte. Und als das wurde formell auch schon 46, 47 gegründet, aber erst wirklich dann mit der Gründung des bundesweiten DGB formalisiert. Und da ist er auch dann Agatz 49 zum Direktor, zum ersten und wichtigsten Direktor quasi dieses wirtschaftswissenschaftlichen Instituts geworden und damit dann der Gewerkschaftsvordenker, als den man ihn dann später kennengelernt hat. Das ist so ein bisschen die Vorgeschichte und die Eckpunkte zu seinem Leben, denke ich. Zwei Rückfragen nochmal. Er hat nicht keinen bewaffneten Widerstand geleistet und saß auch nicht im Gefängnis, sondern er hat sich sozusagen immer sehr bedeckt gehalten und ist gut durchgekommen, ohne sich anzubiedern sozusagen. Ja, genau. Das ist ein klassischer Fall des sozialdemokratischen Widerstandes. Die haben ja in der Regel keinerlei Form von bewaffnetem Widerstand geleistet. Der wurde ja auch dann, wenn er von kommunistischer oder linksradikaler Seite war, bis 35, 36 sehr schnell zerschlagen. Die Sozialdemokraten haben einfach in der Regel ihre persönlich-politischen Kontakte gehalten. Die haben sich regelmäßig getroffen und die haben natürlich auch illegale Flugblätter und solche Sachen verteilt und vor allen Dingen Informationen beschafft und so, aber jetzt in dem Sinne keine direkte Widerstandstätigkeit gemacht. Aber trotzdem, sie galten natürlich als Widerstand, wenn die Nazis sie dann sozusagen dabei ertappt hätten, wären sie entsprechend auch verhaftet und in die Lager gebracht worden. Also das ist diese klassische Form des in Anführungszeichen mal soften sozialdemokratischen Widerstandes, der dann, oh, das ist nicht ganz unwichtig, im Falle Agatz, der durchaus auch Kontakte hatte zu bürgerlich-liberalen Oppositionellen. Also auch Agatz zum Beispiel später dann war im weiteren Umkreis durchaus des 14. Juli 1944, weil er eben als Gewerkschafter mit Böckler und anderen zusammen da mit bürgerlich-liberalen und auch mit dieser konservativen Opposition partiell zusammengearbeitet hat. Da spielte er eine Rolle am Rande. So, aber das ist so ein klassisches sozialdemokratisches Oppositions- und Widerstandsverhalten, was er an den Tag gelegt hat. Du musst mir noch mal kurz helfen. Der 14. Juli, das war das Stauffenberg-Attentat. Genau. Ich weiß gar nicht, ist es der 14. Juli? Der 20. Juli. Der 20. Juli, du hast es, genau. Ich bring's durcheinander. Um den 20. Juli geht es, genau. Okay. Genau, und dann vielleicht noch als eine kleine Ergänzung, aber die jetzt nicht nochmal weiter reingehen müssen. Ich glaube, es ist insofern nochmal spannend, dass ja Churchill abgewählt wurde in Großbritannien und Labour stattdessen an die Macht gekommen ist, die teilweise auch eigene Sozialisierungspläne umsetzen wollten und dann natürlich die Hoffnung von Agatz und anderen sehr, sehr groß war. Und am Anfang sah es ja auch so aus, dass eben die britische Besatzungsmacht einer reformistischen, sozialistischen Orientierung Westdeutschlands da unterstützen würde und dementsprechend hat er auch so gearbeitet. Aber genau, das spielt eine wichtige Rolle, ja. Ja. Genau, du hast in dem Büchlein vom Dietz Verlag in der Einführung zu Agatz Leben geschrieben: Für die einen blieb Agatz der zu ignorierende, allenfalls zu belächelnde sozialistische Utopist und kryptokommunistische Ideologe, für die anderen das schlechte Gewissen ihrer eigenen politisch-historischen Kompromisse. Deswegen, so deine Analyse, wurde er auch fast vergessen. Was kann man denn aus so einem Schicksal wie dem vom Agatz lernen über die Geschichte für die Zukunft und warum macht es überhaupt Sinn, sich mit Viktor Agatz zu befassen? Ich sehe da vor allem vier größere Punkte, warum es wirklich Sinn macht und nicht nur lohnt, sondern eigentlich notwendig ist, sich auch mit Viktor Agatz zu befassen. Zum einen ist seine Biografie, seine politische Biografie, eine sehr typische, sehr interessante, ein typischer Fallbeispiel der Probleme und Entwicklungsgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert. Also dieser deutschen Arbeiterbewegung, die ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine sehr radikale Tradition hatte. Und dann in dem zweiten Teil des Jahrhunderts sozusagen sich sehr nachhaltig angepasst und integriert hat. Und wenn man das so in der Gesamtgeschichte versucht nachzuvollziehen, dann bietet sich die Biografie auch von Agatz als eine sehr typische an, an der man sehr viel lernen kann, was hinter dieser Problem- und Entwicklungsgeschichte steht. Das ist sozusagen auf einer ganz allgemeinen Ebene. Auf einer sehr viel konkreteren Ebene, zweiten Ebene wäre es, dass Agatz eben auch eine besondere Rolle gespielt hat in dieser Entwicklungsgeschichte und dass es kein Zufall ist, dass er heute so weitgehend vergessen und auch verdrängt, geradezu verdrängt ist, weil bezeichne das, oder nicht nur ich, sondern auch andere Historiker der Linken, es hat einen Prozess gegeben, vor allen Dingen in den 50er Jahren, der Ausbürgerung dieser radikalen linken Traditionen, die ja bis in die Sozialdemokratie hineinreichten. Und hier spielt Agatz ganz persönlich eine zentrale Rolle. Das heißt, er ist ein Musterbeispiel, wenn nicht sogar das Musterbeispiel, wie nach 45 im Laufe der 50er Jahre und 60er Jahre eigentlich die Linken, die wirklich Link-Tradition gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch ausgebürgert wurden. Und Agatz spielt hier die zentrale Rolle und ist auch vor diesem Hintergrund das große Tabu. Es gibt bisher kaum wirkliche Forschungsarbeiten. Aus den 70er und 80er Jahren gibt es ein paar Forschungsarbeiten, aber man findet ihn auch nicht mehr in der, schon lange nicht mehr in der Geschichtswissenschaft, man findet ihn nicht mehr in der politischen Publizistik, und zwar ungerechtfertigterweise. Er spielte faktisch eine zentrale Rolle, aber aus diesem Gedächtnis ist er raus. Und das ist am Beispiel, am Fall von Viktor Agatz natürlich ein ganz zentraler Punkt. Hier gibt es ein Tabu, eine der letzten großen Tabus der Geschichtspolitik und der Geschichtswissenschaft. Und das scheint mir doch wichtig aufzuarbeiten. Und nicht nur generell für die Gesellschaft, sondern auch für die Linken, weil natürlich auch, oder nicht natürlich, sondern spannenderweise, die linke Tradition in Deutschland eigentlich große Teile, große Lücken hat. Also man kann da schon von der linken Geschichtsvergessenheit sprechen. Und das ist natürlich ein entsprechender Punkt, wo man sagen kann, Viktor Agatz spielte eine zentrale Rolle und diese Rolle ist kaum noch bekannt. Und es scheint mir doch wichtig, dann daran zu erinnern. Und dann gibt es noch jenseits dieser beiden Punkte meines Erachtens noch zwei weitere. Und das eine ist, man kann an diesem Beispiel, an seiner politischen Biografie eben auch sehr gut und sehr wichtig über die verpassten Chancen und Möglichkeiten der deutsch-deutschen Nachkriegszeit der 40er, 50er Jahre diskutieren. Auch hier spielte er eine zentrale Rolle. Und anders als es im Nachhinein hieß, das waren immer, so habe ich es damals noch im Studium gelernt, die dunklen 50er Jahre, die konservative Ära. Das ist natürlich in gewissem Sinne richtig, aber diese Tendenzen haben sich erst durchgesetzt und es gab nach 45 andere Tendenzen und für diese steht auch und nicht zuletzt ein Viktor Agatz. Das ist also so ein dritter Aspekt. Und als vierter Aspekt ist, da werden wir noch drauf kommen, nämlich inhaltlich, das, wofür er damals stand und warum er dann ausgegrenzt wurde, ist etwas, was sehr ähnlich dem ist, was man heute auch als modernen Linksreformismus bezeichnen kann und wahrscheinlich auch sollte. Das heißt, er hat Sachen vorgedacht, er hat politische Strategien vorgedacht und versucht umzusetzen, die im Wesentlichen, natürlich nicht in Details, aber im Wesentlichen auch später, auch nach seiner Zeit noch sozusagen ein ganz zentrale Elemente waren dessen, was man einen modernen Linksreformismus nennt. Und auch da, denke ich, spielt Viktor Agatz als Person und in seinem Werk doch eine ganz zentrale Rolle. Und es lohnt sich da, das in die heutigen Diskussionen auch mit zu integrieren. Ja, und in der Perspektive besonders hat er ja aus dem Scheitern seines eigenen Ansatzes auch Schlussfertigung gezogen und auch eine Kritik des Reformismus daraus abgeleitet, die auch nicht ganz unwesentlich ist, würde ich sagen. Aber du hast es jetzt schon gesagt, ja. Agatz war nach dem Zweiten Weltkrieg recht einflussreich und auch eng mit der deutschen Sozialdemokratie unter der Führung von Schumacher verbunden, also genau dieses reformistische Milieu, aber das aber durchaus den radikalen Anspruch hatte, tatsächlich sozialistisch zu sein und zu vergesellschaften. Könntest du dieses Milieu und deren Haltung vielleicht kurz beschreiben? Stichwort Sozialismus als unmittelbare Tagesaufgabe, was der Schumacher damals vertreten hat. Ja, das ist diese Parole von Schumacher ist zwar noch bekannt, aber es wird eigentlich selten genauer hingeschaut, was er damit gemeint hat oder wie er das gefasst hat. Und das war nicht nur er, sondern das waren ja auch andere. Du hattest es schon mal angesprochen, auch die Labour Party in Großbritannien, die 45 einen Wahlsieg, zum ersten Mal einen sozialdemokratischen Wahlsieg mit einem explizit sozialistischen planwirtschaftlichen Programm gewonnen hat. Das spielte 1946 eine große Rolle. Aber diese Tendenzen gab es eben auch in Deutschland und man fasste die dann schon damals, aber eben auch im Nachhinein unter diesem Begriff der antifaschistischen Demokratie, also aus dem Impetus des antifaschistischen Kampfes hat es eine Radikalisierung gegeben bis in Teile eben des Bürgertums, die latent deutlich stärker auch antikapitalistisch orientiert waren und versucht haben, etwas Neues zu machen, Lehren aus diesem Faschismus zu ziehen. Und das ist eine gerade in den ersten Jahren, also 45, 46, 47, vielleicht noch 48, eine sehr wirre Gemengelage damals gewesen, die auch interessanterweise kaum wirklich im Detail aufgearbeitet wurde von der Geschichtswissenschaft. Also das ist etwas anderes gewesen als das, was 49, 50 dann stattgefunden hat. Und in dieser wirren Gemengelage gibt es sehr, sehr viele, sehr bunte Ideen und Programme, die da in der Diskussion, in der politischen Diskussion eine Rolle spielten. Aber sowohl bei Schumacher, bei der SPD und auch Agatz und anderen kristallisierte sich sehr schnell so eine bestimmte Grundprogrammatik raus. Und die ist bemerkenswert radikal, wenn man sie von heute aus bezeichnet, sich anschaut. Das war kein voraus festgelegter Plan, das war nicht eine direkte Tradition, Programmtradition, auf die sie zurückgegriffen haben, sondern das hatte sehr viel mit Zeitgeist zu tun, aber nichtsdestotrotz. Man kann das grob auf den Punkt bringen in drei Punkten, also das, was sich dort programmatisch 46, 47 entwickelt hat, wofür der Schumacher stand, wofür dann aber auch Agatz und andere standen. Das eine war ein sehr weitgehendes Programm von Vergesellschaftung und Verstaatlichung, wobei schon sehr früh betont wurde, es geht weniger um Verstaatlichung, sondern um Vergesellschaftung. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und zwar von die Vergesellschaftung sowohl des Großgrundbesitzes, also Landwirtschaft, ne, die alte Junkerklasse, aber auch der sogenannten Basis- und Schlüsselindustrien. Und das ist ein sehr radikales Konzept, weil es eigentlich den Schwerpunkt qualitativen Schwerpunkt der Industrie sozusagen angreift. Nicht nur die Industrien, die gerade schwach waren, kriegsbedingt, sondern die Basis- und Schlüsselindustrien. Das heißt also ganz, das wurde auch so explizit gesagt, die Produktionsmittelindustrie, die Versorgungswirtschaft, die Energiewirtschaft, die Verkehrswirtschaft, auch das Großbankensystem. Also dass die ganze sozusagen wirtschaftliche Infrastruktur, die sollte komplett vergesellschaftet werden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, man wollte das verbinden mit einer gesellschaftlichen Planung und Lenkung, wie es damals hieß, also einer Form von Planwirtschaft, einer sehr weitgehenden Form der Regulierung der Märkte, aber eben nicht wie im Kommunismus durch eine bestimmte Parteiherrschaft oder bürokratische Herrschaft, sondern eine Regulierung der Märkte durch den demokratischen Rechtsstaat und auch so für so etwas, was dann später die Verbändedemokratie genannt würde. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf, weil das eine Rolle spielt. Das ist sozusagen also auf der einen Seite Vergesellschaftung, auf der anderen Seite Planung und Lenkung, Planwirtschaft und als drittes in diesem Bunde. Und das war auch sehr, sehr weit verbreitet und eigentlich Konsens, eine sehr weitgehende betriebliche Mitbestimmung und auch eine überbetriebliche Mitbestimmung. Und zwar eine, wie es dann später hieß, paritätische Mitbestimmung, also pari pari. Die Unternehmerschaft und seine Organe hat die Hälfte der Bestimmungsstimmen und auf der anderen Seite die Gewerkschaften. Und sowohl im Betrieb als auch in der Gesellschaft überbetrieblich. Und das ist ein sehr weitgehendes Modell, auch im Vergleich zu den Diskussionen der 20er und 30er Jahre. Und da spielte dann eine Rolle, dass eben diese Form von Mitbestimmung, wie sie damals angedacht und andiskutiert war, sozusagen eben nicht nur wie klassischerweise als Arbeitsrecht verstanden wird oder als Sozialpolitik, so ein bisschen im Sinne eines Sozialstaates, sondern eben auch wirtschafts- und gesellschaftspolitisch. Das heißt, die Gewerkschaften sollen bei allen gesellschaftspolitischen Diskussionen, bei allen politischen Diskussionen und auch Entscheidungen die Hälfte der Stimme haben. Also eine Gleichheit, eine absolute Gleichheit von Kapital und Arbeit, wie es dann hieß. Das ist ein interessantes Konzept, aber das ist eingebunden in diese zwei anderen Aspekte. Und diese drei Sachen zusammen, und das wurde immer auch als zusammen gedacht, ist natürlich eine ganz andere Dynamik als Diskussionen, wie sie bis 45 waren. Und das hat dann Viktor Agatz in seine klassische Formel gefasst, dass er versucht hat anzustreben für die SPD. Also er hat das mit Zustimmung der gesamten SPD-Führung gemacht. Er hat dieses Programm genannt, eine sozialistische Planwirtschaft im demokratischen Rechtsstaat. Und wenn man das sozusagen soziologisch strukturell runterbricht, dann ist das eigentlich ein Versuch einer nicht direkt demokratischen, sondern einer repräsentativ demokratischen Form von Sozialisierung und Demokratisierung. Und das ist die Originalität auch dieses Sozialismus als unmittelbare Tagesaufgabe, wo das gesagt wird, das soll nicht erst irgendwie in 5 oder 10 Jahren stattfinden, wenn wir mal die Mehrheiten irgendwie vielleicht dafür haben, sondern nach dem Zerfall des Faschismus muss die Gesellschaft und die Wirtschaft neu aufgebaut werden und sie muss in dieser Form als planwirtschaftliche, als vergesellschaftlichte und als mitbestimmte Form neu aufgebaut werden. Deswegen sprach man damals besonders und auch Agatz von Wirtschaftsneuordnung. Und das ist eine etwas andere Konzeption, als wie wir sie vorher kannten aus der Tradition der Arbeiterbewegung. Ja, der deutlich radikaleres Programm, als die SPD während der Weimarer Republik vertreten hat, kann man, glaube ich, sagen. Und auch deutlich radikaler als alles, was jetzt zum Beispiel im Umfeld der Linken, also der Linkspartei, als Infrastruktursozialismus oder ähnliches diskutiert wird. Oder auch die antifaschistische Wirtschaftspolitik, die ja auch schon gar nicht mehr von Sozialisierung, Vergesellschaftung spricht, sondern eigentlich nur noch die Rettung des Sozialstaats meint. Also du meinst die heutige Diskussion. Genau. Das hat sehr viele Parallelen, aber es hat auch, wie du sagst, Unterschiede und es ist, wenn man das durchdekliniert, deutlich radikaler gefasst damals. Ja, da hast du recht. Man muss sagen, Schumacher war ja offener Antikommunist. Agatz hingegen hat sich schon als Student auch in Zusammenhängen organisiert, zusammen mit Kommunisten. Wie stand denn Viktor Agatz nach dem Zweiten Weltkrieg zur kommunistischen Bewegung? Er ist eigentlich bis zum Schluss, fast bis zum Schluss, ein klassischer Sozialdemokrat geworden. Nicht ganz in der Schumacher-Tradition, da gibt es ja auch ein paar Unterschiede, aber nichtsdestotrotz, also seit den 20er Jahren, er war früh halt Mitglied der Sozialdemokratie, habe ich ja gesagt, seit 1915 und ist das auch geblieben, auch in den 20er Jahren, als er faktisch in Studentenzeiten auch mit Kommunisten zusammengearbeitet hat, blieb er aber trotzdem programmatisch immer in dieser Tradition, der sozialdemokratischen Tradition einer Kritik des Kommunismus treu. Und es war, wenn man das ja nochmal kurz vielleicht Revue passieren lässt, es war zum einen die sozialdemokratische Kritik an der kommunistischen Minderheitenrevolution, also am kommunistischen Avantgardismus. Das haben die Sozialdemokraten abgelehnt. Sie haben immer gesagt, wir müssen einen Mehrheitsweg für die gesamte Gesellschaft finden. Und das Zweite war, sie haben natürlich das damit verbundene oder damit verbundene Konzepte und Diskussionen unter Kommunisten über Diktatur, also Diktatur des Proletariats und auch gewaltförmige Machtergreifung, haben sie eben abgelehnt. Das ist so ein bisschen immer die klassische Kritik gewesen. Und diese Kritik hat Agatz in den 20er Jahren gehabt, der hat sie auch noch in den 40er und in den 50er Jahren gehabt. Also er verstand sich nicht als Kommunist, aber er verstand, und da ist ein bisschen ein Unterschied zu Schumacher, er verstand die Kommunisten immer als Teil der eigenen Arbeiterbewegung, mit denen er politisch natürlich nicht übereinstimmte in den meisten, aber eben als Teil der eigenen Familie. Und das hat eigentlich auch Schumacher noch im gewissen Sinne so gesehen. Dann aber seine Erben, Eulenhauer und Co., haben das dann anders gesehen und haben dann die Kommunisten sozusagen für außerhalb der Arbeiterbewegungstradition erklärt. Das hat eben diesen letzten Punkt, den hat Agatz nicht mitgemacht. Insofern war er ein bisschen nüchterner und freundlicher und dieser kommunistischen Bewegung gegenüber. Aber er hat auch noch in den 50er Jahren eigentlich gesagt, dass das nicht sein Weg ist und dass er das auch für einen falschen Weg hält. Und was nicht ganz unwichtig noch hinzukommt, und das ist dann vielleicht auch noch eine Spezifikum von Agatz, er hat eigentlich schon seit den 20er Jahren war er sehr kritisch, was so kommunistische und linksradikale Traditionen von Arbeiter-Selbstverwaltung und Trade-Unionismus, wie man es genannt hat, verstanden wurde. Das heißt, Aggertz, auch hier war er ein traditioneller Sozialdemokrat, hatte die Einschätzung, dass man eine moderne Wirtschaft auch nur mit modernen Wirtschaftsmethoden und nicht durch die Selbstherrschaft, die direkte Selbstherrschaft der Arbeiterschaft in den Betrieben meistern kann. Und auch das verbindet ihn mit dieser sozialdemokratischen Tradition. Aber du hast natürlich recht, er ist kein expliziter Antikommunist gewesen und hat sich da auch eher zurückgehalten in diesen Auseinandersetzungen. Genau, aber in ganz wesentlichen Punkten auch ein ganz klassischer Sozialdemokrat, was so Kompromissbereitschaft mit dem Kapital angeht, gleichzeitig aber auch einen gewissen technokratischen Ansatz, den er gefahren hat. Vielleicht reden wir mal ein bisschen über die SPD noch. Also alle Parteien, die in irgendeiner Form eine relevante Größe haben, haben auch Flügel. Heute spricht man, wenn man von der SPD spricht, vom Seeheimer Kreis, also dem rechten, offen neoliberalen Flügel der SPD und deinem linken Flügel der SPD, so ein bisschen das, was übrig geblieben ist von den Ideen, über die wir heute sprechen. Wie war denn die Flügelsystematik damals und wo stand da Aggertz? Weil es gab ja durchaus auch schon eine starke Bewegung innerhalb der SPD, sich vom Marxismus zu verabschieden, die sich auch letztlich im Godesberger Programm 1959 auch durchgesetzt hatte. Da muss man auch ein bisschen genauer hingucken, in welche Zeit man gerade schaut, also in den Ende der 40er Jahre nach 45 bis Anfang der 50er Jahre, kann und muss man eigentlich sagen, dass die Sozialdemokratie über keine besonderen Flügel verfügte und auch keinen irgendwie nennenswert organisierten oder programmatisch festgelegten linken Flügel. Das hat ein bisschen was zu tun mit dem, was ich vorhin sagte, mit dieser wirren Gemengelage und auch mit dem Zeitgeist einer radikalen antifaschistischen Wirtschaftsdemokratie und eines Sozialismus als Tagesaufgabe. Das heißt, in den 40er Jahren waren eigentlich irgendwie zumindest programmatisch und vom Selbstverständnis die allermeisten Sozialdemokraten fühlten sich als Sozialisten und als neue Sozialisten, und man sprach von der neuen Sozialdemokratie, die hatte sich auch ein Stück weit geöffnet. Und da gab es keine wirkliche Tradition und keine Neigung zu speziellen Flügeln. Das gilt auch für Aggertz. Aggertz war mit Sicherheit zwar von seiner Programmatik am linken Rand, er formulierte das jetzt im Nachhinein, aber er verstand sich jetzt nicht als linker Flügelmann der Sozialdemokratie, sondern das war ganz klar, dass Viktor Aggertz in den Jahren 46, 47 eigentlich ein Mann Schumachers war. Er war auf der politischen Linie von Kurt Schumacher, eindeutig. Und das ist sozusagen, das betrifft die 40er Jahre. Und wir haben es damit zu tun, dass es eigentlich erst ein neues Flügelsystem und vor allen Dingen dann auch einen linken Flügel erst sich in den 50er Jahren neu formiert. Und das hast du ja schon angesprochen. Auf diesem Weg nach Bad Godesberg, nach dieser Anpassungsleistung der Sozialdemokratie, nach dieser Integrationsleistung, die wurde seit Anfang der 50er Jahre begonnen zu diskutieren. Und in diesen Diskussionen entwickelte sich auch aufgrund der politischen Erfahrung der Niederlagen, entwickelten sich sozusagen neue Strömungen. Und hier entwickelte sich dann auch vor allen Dingen in den Jahren 1954, 55 so etwas wie ein organisierter linker Flügel. Nicht von Aggertz ausgehend, sondern von anderen Gruppen in der Partei, aber diese sich formierende linke Opposition Mitte der 50er Jahre hat sehr schnell damals in Aggertz und in vielen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, führende Vertreter gesehen. Das heißt, Aggertz ist so ein Stück weit automatisch in diese Rolle reingerutscht, dann ab Mitte der 50er Jahre zu einem Vordenker, zu einem wichtigen Bezugspunkt dieser linken Formierung, zu einem erstmals richtigen, zu einer linken Opposition in der Sozialdemokratie zu werden. Es gab damals schon, auf der einen Seite spricht man hier von der Gruppe Aggertz, die sozusagen eine identifizierbare Gruppe ist. Auf der anderen Seite gab es dann den sogenannten Otto Brenner Flügel, also um die Gewerkschafter und linken Gewerkschafter der IG Metall und andere herum. Das waren auch Leute, die am Anfang versucht haben, damals dann Mitte der 50er Jahre die Sozialdemokratie nach links zu bewegen. Und hier gab es sozusagen ein Bündnis Bündnis und auch Zusammenarbeit. Das hat sich aber dann aufgrund der innenpolitischen Polarisierung auch sehr schnell selbst wieder polarisiert. Und es gibt dann noch eben, das muss man auch eigentlich ein bisschen separat betrachten, aber es gehört, spielt da vollkommen rein. Es gab auch einen gesellschaftlichen Aufbruch. Ich entspreche da immer von der Revolte der sogenannten 56er, also nur eine neue Jugendbewegung, ein neuer Antimilitarismus. Und all diese verschiedenen Milieus sind in der Mitte der 50er Jahre sind sozusagen zueinander gekommen. Und in diesem Milieu spielte dann Agatz eine ganz zentrale Rolle als ideologischer Fixpunkt für diese linke Opposition. Und das war natürlich auch der Grund, warum sich dann der Widerstand gegen ihn so massiv formierte und warum er letztendlich dann auch sowohl aus der Gewerkschaftsbewegung als auch aus der Sozialdemokratie rausgedrängt wurde, weil er einfach sowas wie später dann, ich hab es mal früher damit verglichen, nachdem Rot-Grün angetreten ist, Ende der 90er Jahre und Oskar Lafontaine ist dann ja zurückgetreten und dann war in den Nullerjahren Oskar Lafontaine sowas wie ein Fixpunkt dann eben auch für linke Neuformierungsprozesse. Und so ein ähnlicher Prozess war das in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Und da spielte Agatz die zentrale Rolle. Man orientierte sich an ihm und er selbst hat dann auch versucht, da aktiv einzugreifen. Wir hatten ja schon ein bisschen gesprochen über die bisschen aufbereitenden Arbeiten aus den 70er, 80er Jahren. Unter anderem gab es da auch eine Veröffentlichung von Willy Weinzen zu Viktor Agatz und du schließt dich Willy Weinzen in seiner Einschätzung, dass Agatz eine Originalität als Vordenker einer neuen Wirtschaftsdemokratie habe an. Was genau macht diese Originalität aus? Was ist die Mitbestimmung, die ja schon im Untertitel von dem Dietzbuch steht? Und wie grenzt sich Agatz' Position zur zum Beispiel Wirtschaftsdemokratie von der sozialdemokratisch-reformistischen Konzeption von Fritz Naphtali beispielsweise ab? So, was ist unter dem Schlagwort Mitbestimmung zu verstehen? Ist es ein Bündnis oder Ausgleich von Kapital und Arbeit, so wie es teilweise verstanden wird, oder ist es was Eigenes, Neues? Da wird es konzeptionell schwierig und es ist auch kein Zufall, dass viele, die wenigen, die sich bisher in früheren Zeiten mit Agatz auseinandergesetzt haben, Schwierigkeiten hatten, das zu verstehen, weil viele dieser damaligen Texte gar nicht mehr präsent sind, gar nicht bekannt sind und auch weil eben die Traditionen zum Teil nicht bekannt sind. Das heißt, da gibt es viel Unverständnis und deswegen ist auch durchaus Differenzen im Detail. Das ist eine, ich habe lange gebraucht, um es zu verstehen, aber es ist doch relativ deutlich. Also wenn man das versucht, ein bisschen runterzubrechen, die Tradition eines Fritz Naphtali aus den 20er Jahren von 1928, damalige Gewerkschaftsprogramm von Wirtschaftsdemokratie, das ist eigentlich ein klassisches eine klassische sozialdemokratische Strategie des Übergangsprogramms. Das heißt, man hat sich damals durchaus als Antikapitalist und Sozialist verstanden. Man wollte das System verändern. Man hat dafür diesen Begriff der Wirtschaftsdemokratisierung und der Wirtschaftsdemokratie gefunden. Und wenn man versucht zu verstehen, was haben die darunter verstanden, dann haben die gesagt, die bürgerliche Gesellschaft bietet uns historisch betrachtet bestimmte Errungenschaften, nicht nur unsere politische Organisationsmacht, sondern es gibt traditionell Betriebe, öffentliche Betriebe, gewerkschaftliche Eigenbetriebe, auch Genossenschaften, also alles Betriebe, die nicht jetzt nach rein kapitalistischen Motiven arbeiten, Profit und Konkurrenzzwang. Und das Programm der Wirtschaftsdemokratie war eigentlich, diese Bereiche, diese nicht kapitalistischen Bereiche in der kapitalistischen Gesellschaft sozusagen auszubauen, Stück für Stück auszubauen zu einer proletarischen Alternativökonomie. Und dann, wenn man die politische Macht bekommt über die Wahlen, quasi diese Alternativökonomie auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen. Das ist also ein gradualistisches Programm, wie man immer gesagt hat, also ein evolutionäres Programm. und beruht darauf, dass man die im Kapitalismus immer vorhandenen Inseln, sogenannte Inseln einer gemeinwirtschaftlichen, proletarischen Alternativökonomie stückweise ausbaut. Das kann man so sehr grob sagen, das ist diese Idee der alten Wirtschaftsdemokratie aus den 20er Jahren. Da gibt es viele einzelne Punkte und alle diese kleinen vielen Punkte, die findet man auch später nach 45, auch bei Agatz wieder. Er sprach dann aber in den seltenen Momenten, wenn er das versucht hat, auf den Punkt zu bringen, sprach er eben von einer neuen Wirtschaftsdemokratie. Und dahinter verbirgt sich, dass zwar viele dieser alten Elemente da sind, aber diese Elemente, diese strategischen Elemente sind jetzt in ein neues Konzept eingebunden. Und das ist eben nicht mehr gradualistisch, das ist nicht mehr evolutionär, das ist nicht mehr Stück für Stück. Man reformiert mal sozusagen alle paar Jahre dieses und jenes, sondern, und das ist die Originalität, die bisher immer untergegangen ist oder fast immer untergegangen ist bei der Betrachtung. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass die Sozialdemokratie und Agatz ein Konzept von Wirtschaftsneuordnung vertreten haben, 45, 46, 47. Und genau darum geht es. Sie wollten nicht Stück für Stück jetzt irgendwas sozialisieren, sondern sie wollten, sobald sie von den Besatzungsmächten die politische Macht übertragen bekommen, wollten sie dieses System sofort neu aufbauen. Und da spielen die Sachen, die ich vorhin ja schon genannt habe, Vergesellschaftung, Planung und Lenkung, paritätische Mitbestimmung, spielen eine zentrale Rolle. Und da ist der Clou, das ist das Neue, dass man eben hier anders als bei Naftali nicht Stück für Stück sozialisiert und auch keine Inseln innerhalb des Kapitalismus erobert. Da wird auch der real existierende Kapitalismus nicht ausgehöhlt oder gebogen. Das waren die Begrifflichkeiten von Naftali, die dann ja später auch bekannt geworden sind. Sondern in diesem Konzept wird der Krieg natürlich kriegsbedingt am Boden liegende deutsche Kapitalismus als Ganzer und sofort umgewälzt und demokratisch transformiert. Das heißt, es ist eine Art revolutionärer Bruch. Also die einzelnen Elemente sind die alten Elemente der Wirtschaftsdemokratie, aber sie werden auf einem neuen Weg, auf einem revolutionären Weg sozusagen umgesetzt und entsprechend auch vertreten. Und das ist ein entscheidender Unterschied, denke ich, was es auch berechtigt, von eben dann einer anderen Konzeption, von einer neuen Wirtschaftsdemokratie zu reden. Und das atmet natürlich ganz stark, wir haben es ja gesagt, diesen Geist der antifaschistischen Demokratie, jetzt die Lehren aus dem Faschismus ziehen, dass das nie wieder passiert. Also das ist das qualitativ Neue. Und das heißt, hier ist eine andere Form von Übergangsprogramm, eine andere Form von Systemtransformation. Und man findet in einzelnen Aspekten natürlich diese alten Elemente, diese alten sozialdemokratischen Elemente, aber sie sind in ein neues Konzept eingebaut. Und damit sind wir eben auch bei dieser Frage der Mitbestimmung. Das ist ja ein ganz komplizierter, oder eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, es ist eigentlich ein vollkommen falscher Begriff. Wenn wir im Alltagsverstand sagen, Mitbestimmung heißt das, wir wollen irgendetwas mitbestimmen. So war das aber ja gar nicht gedacht, sondern oder ist es heute nicht, sondern wenn wir heute von Mitbestimmungspolitik der Gewerkschaften reden, ist es eigentlich eine Mitwirkungspolitik. Also sie bestimmen ja nicht die Wirtschaftspolitik wirklich mit, sondern sie wollen halt nur mitwirken, sie wollen halt nur mitreden. Und damals war eben diese Mitbestimmung Teil dieser drei großen Elemente. Das ist zum einen etwas, was anders ist, weil über Sozialisierung und über Vergesellschaftung und Planung und Lenkung reden wir schon lange nicht mehr. Also die zwei der drei großen Pfeiler sind schon seit Anfang der 50er Jahre weg. Es ist übrig geblieben die Mitbestimmung, aber auch die ist eben etwas anderes gewesen, wenn man fragt, was sie sich Ende der 40er Jahre vorgestellt haben und das, was sich in den 50er Jahren dann durchgesetzt haben. Und Mitbestimmung heute, gewerkschaftliche Mitbestimmungspolitik, bezieht sich immer darauf, auf Arbeitsrecht und Sozialpolitik. Ne? Also, dass man die Arbeiter, die Lohnarbeiter nicht versklaven oder entrechten darf und dass man ihnen sozialpolitische Errungenschaften geben will. Damals verstand man aber unter Mitbestimmung viel mehr, nämlich dass die wirkliche Mitbestimmung von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Und das genau das ist das, was heute den Gewerkschaften natürlich verweigert wird. Das ist der klassische Fall. Ihr dürft natürlich die Sozialpläne machen, aber ihr dürft jetzt nicht damit reden, welche Investitionsentscheidungen wir machen, wie wir das gesellschaftspolitisch einbetten. Das heißt, im Begriff der Mitbestimmung, der relativ schwammig und unklar ist, hat sich eine deutliche Verschiebung entwickelt. Und wenn Agatz und andere damals von Mitbestimmung redeten, ging das weit über das hinaus, was wir heute von über Mitbestimmung oder unter Mitbestimmung verstehen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das heißt, wir haben eigentlich alle diese verschiedenen Elemente, finden wir wieder, aber sie haben damals eine andere Bedeutung gehabt. Und diese Bedeutung war viel radikaler, viel grundlegender. Und sie war eingebunden in eine Strategie des Bruchs. Ja, also, und das hieß damals auch immer eine ganzheitliche Neuordnung. Das heißt, am Anfang haben sowohl die Sozialdemokraten als auch die Gewerkschafter gesagt, wir wollen die Sozialisierung, wir wollen Planwirtschaft, wir wollen paritätische Mitbestimmung als ganzheitliches. Und die historische Entwicklung war genau die, dass dieser ganzheitliche Ansatz fallen gelassen wurde. Erst wurde die Sozialisierung verschoben, verboten und dann fallen gelassen. Planwirtschaft wurde erst verschoben, dann fallen gelassen und Mitbestimmung hat dann einen anderen Charakter gekriegt. Und daraus erklären sich die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede in den verschiedenen Konzepten, warum man, glaube ich, zu Recht und notwendig davon reden muss, dass es eine Entwicklungsgeschichte im Begriff und in den Konzepten von Wirtschaftsdemokratie gibt, weil das genau natürlich dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine etwas andere Rolle gespielt hat. Und da steckt, denke ich, doch eine wichtige Originalität drin. Ja, man kann vielleicht das ein bisschen zuspitzen und sagen, es ging damals bei der Mitbestimmung eben nicht rein um Arbeitnehmerrechte, sondern es ging auch darum, mitzubestimmen, was, wie, wo und wann und wozu produziert wird und dass das sich einbettet in einen Gesamtplan. Nicht nur ganz genau sozusagen genau. Einzelbetrieblich ein bisschen. Genau. Das, und insofern stimmt das natürlich, das ist ja der klassische Fall. Also ein linker Reformismus ist eigentlich durch zwei Aspekte gekennzeichnet. Einerseits dieses gradualistische, dieses evolutionäre Stück für Stück, das ist eigentlich der weitverbreitetste Begriff für linken Reformismus, aber das andere ist immer, das hast du ja auch schon angesprochen, sondern diese Form von Klassenzusammenarbeit. Ne? Also sozusagen so, und wenn man diese beiden Punkte auseinanderhält, dann versteht man auch den Unterschied. Weil spannenderweise war die alte Tradition eines Fritz Naphtali war zwar gradualistisch, aber sie wollten eigentlich die gesamte Macht für die Arbeiterschaft. Das heißt, sie waren in dem Sinne noch sozialistischer sogar als Agatz später, während Agatz sozusagen diesen Gradualismus, diesen reformistischen Gradualismus fallen gelassen hat, aber diese Form von Zusammenarbeit eigentlich mitvertreten hat. Und auch da muss man genau hingucken, weil er hat es nicht verstanden als eine Form von Zusammenarbeit von Kapital und Arbeit, sondern er wollte ja große Teile des Privatunternehmertums enteignet wissen und auch entschädigt wissen sozusagen durchaus, aber vor allen Dingen enteignet wissen. Aber seine Form der Klassenzusammenarbeit war nicht mit den klassischen Unternehmerfiguren, sondern mit dem neuen Management. Und das ist das, was nach 45 ja auch in Deutschland durchgegriffen hat, dass die sogenannten sozialistischen Manager, wie sie damals euphemistisch genannt wurde und sich dann das natürlich als falsch erwiesen hat. Aber es ist auch bei Agatz drin eine Form der Klassenzusammenarbeit im Sinne der Zusammenarbeit von Gewerkschaften mit Managern, die man damals eben als Nicht-Kapitalisten betrachtet hat. So, das ist eine feine Unterschied. Deswegen hat er diese Tendenzen von Klassenzusammenarbeit in seinen Konzepten und in seiner Politik drin. Aber irgendwie ist es auch eine andere Form von Zusammenarbeit. Das ist eine Detailfrage, die es sehr schwer macht, das im Nachhinein nachzuvollziehen, weil diese Diskussion wir heute eigentlich kaum noch führen. Das ist eine andere historische Zeit gewesen. Okay. Ja, wie gesagt, die glaube, die Hoffnungen waren sehr, sehr stark auch auf den Briten und darauf, dass die Besatzungsmächte diesen Weg mitgehen. Nun stellt sich aber am Ende heraus, dass die westalliierten Besatzungsmächte auch letztendlich dann doch im Wesentlichen dazu beigetragen haben, den Kapitalismus in Westdeutschland zu restaurieren, also sozusagen die alten Verhältnisse wiederherzustellen, durchaus auch mit Blick auf die Entwicklung in Ostdeutschland und im Osten Europas, um ein Gegengewicht gegen die kommunistische Bewegung zu schaffen. Und Agathes Ansätze sozusagen, die so einen abrupte revolutionäre Veränderung, aber doch eine reformistische, aber trotzdem sozusagen auf einen Schlag Veränderung der Wirtschaft zu erreichen, haben sich dann nicht durchgesetzt. Deswegen ist er dann auch ein bisschen zurückgegangen in seiner Argumentation, argumentiert nicht mehr so sehr antikapitalistisch, sondern versuchte dann auch Mitbestimmung demokratietheoretisch zu begründen. Mein Zitat ja. von ihm aus dem Text zur Verteidigung des Mitbestimmungskampfs: Die Gewerkschaften sehen eine Demokratie dann verwirklicht, wenn der Bürger in allen öffentlichen Angelegenheiten, und dazu gehört vor allem die Wirtschaft, direkt beteiligt ist. Es ist keine Demokratie, wenn der Bürger nur das Recht hat, sich gegen behördliche Anordnungen zur Wehr zu setzen. Also letztlich wechselt er von einem unzweifelhaft sozialistischen Programm von Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien hin zu einem radikaldemokratischen Reformprogramm, der sozusagen diese Vergesellschaftung nicht mehr mit einbezogen hat. Wie lautete dann da seine Argumentation und warum genau ist dieser Wechsel der Argumentation auch vonstatten gegangen? Ja, der Wechsel der Argumentation, und es ist vor allen Dingen ein Wechsel der Argumentation. Er hat sich selbst durchaus immer noch als Antikapitalist verstanden. Also es ist keine wirkliche Positionsveränderung, sondern ein Wechsel der Argumentation. Und den versteht man, wenn man das nochmal versucht, entsprechend runterzubrechen, wie ich das versucht habe. Also am Anfang hatte man eine Systemtransformationsidee, die diese drei großen Aspekte integrierte: Sozialisierung, Planung und Lenkung und paritätische Mitbestimmung. Das hat man, wie ich schon sagte, als ganzheitlichen Charakter verstanden und eben auch in einem liberal oder in einem repräsentativ-demokratischen Sinne von System auch versucht zu denken. So, was ist historisch passiert? Historisch ist passiert, dass zuerst aufgrund, wie du das sagst, der Besatzungsmächte, nicht nur, wie es klassischerweise heißt, bei der amerikanischen, sondern auch der britischen Besatzungsmacht, gesagt wurde, also diese Sozialisierung machen wir so nicht mit. Wenn überhaupt, dann könnt ihr das, wenn ihr später mal ein gemeinsames neues Deutschland habt, könnt ihr das selbstständig beschließen, aber nicht unter unserer Leitung sozusagen. Und dann wurde ab 47 spätestens wurden ja die ersten Versuche von Sozialisierungsgesetzen, die es ja gegeben hat, wurden auch direkt von der damals noch regierenden Besatzungsmächten quasi verboten. Das heißt, sie wurden gesagt, sie werden aufgeschoben, erst wenn es ein neues Bundesparlament gibt. Aber faktisch war damit die Sozialisierung eigentlich vom Tisch. Und auch große Teile von Planung und Lenkung waren relativ schnell vom Tisch. Und dann haben wir ja die historische Entwicklung, das ist eben 47 vonstatten gegangen, dass man dann 48 die Entscheidung für die freie Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, hatte. Und damit war auch sowohl die planwirtschaftlichen Elemente auf ein Minimum reduziert. Man wollte natürlich gerne als Staat noch eingreifen, aber man wollte keine Planwirtschaft mehr. Die Entscheidung für die Marktwirtschaft war 48 Fakt. Und eben auch die komplette Verschiebung von Sozialisierung. Im Grunde war auch da schon klar, dass es diese Form von weitgehender Vergesellschaftung nicht mehr geben wird. So, und damit hatten natürlich die Gewerkschafter und die Sozialdemokraten ein Problem, weil diese als Einheit gedachte Trias dieser drei Punkte nun zwei Punkte davon weg waren. Und dann haben sie halt gesagt, so, wir wollen aber trotzdem uns die Option offen halten, wenn wir denn dann mit einer Schumacher-Regierung an der Macht sind, dass wir dann doch noch das eine oder andere durchsetzen und umsetzen und wollen wenigstens versuchen, diese umfangreiche Form von Mitbestimmung durchzusetzen. Im Sinne von, damit sind wir dann mit in den Organen der Macht an der Macht mit beteiligt. Und dann kommt, und vor diesem Hintergrund konnte man natürlich nicht mehr groß sagen, nach 49, als die erste Adenauer-Erhard-Regierung gewählt wurde, konnte man nun nicht weiter allzu offensiv sagen, wir wollen trotzdem eine sozialistische Planwirtschaft, sondern da hat man gesagt, man hat sich diesem Zeitgeist sozusagen angepasst und hat aber die Hoffnung gehabt, durch eine immer noch weitgehende radikale Mitbestimmungspolitik im Sinne einer paritätischen Mitbestimmungspolitik trotzdem einen massiven Einfluss auf die Wirtschaft zu bekommen. Und das ist der Kampf, der dann 1950, 1951 und 1952 stattgefunden hat, auch mit dem Kampf um das Betriebsverfassungsgesetz, um ein Personalgesetz und eben auf die, vor allen Dingen natürlich den Kampf um die Montan-Mitbestimmung, die 51 gemacht wurde. So, und in diesem Kontext, man hat also sozusagen die wirklichen systemtransformierenden Sachen schon nicht mehr drin gehabt. Man hat versucht, das zu machen und ist mit diesem Kampf dann ja auch gescheitert. Aber in diesem Kontext hat Agatz begonnen, anders zu argumentieren, weil ihm nämlich aufgefallen ist, und zwar zu Recht aufgefallen, dass wenn man jetzt also prinzipiell eine kapitalistische Marktwirtschaft hat, die nicht nach planwirtschaftlichen Methoden funktioniert, dann spielt natürlich eine Mitbestimmung keine Systemtransformation mehr, weil man bestimmt mit über den Kapitalismus nach mit. Man bestimmt nicht mehr über sozialistische Planwirtschaft mit, sondern man bestimmt mit, wo der Profitzwang und wo die Konkurrenz ist. Und da ist ihm dann aufgefallen in der zugespitzten Auseinandersetzung, die es damals in der Öffentlichkeit gegeben hat. Und da hat er halt eben argumentativ umgedreht und hat gesagt, so, ihr braucht euch nicht weiter gegen die Mitbestimmung zu sperren, weil die ist ja nicht mehr systemoppositionell, sondern sie ist ja Teil des Systems. Das heißt, er hat versucht, das Bürgertum, das liberale Bürgertum auf seine Seite der Mitbestimmung zu bekommen, indem er ihnen gesagt hat, ihr braucht keine Angst mehr davor zu haben, dass das nun im Sozialismus endet, weil das ist ja nur eine normale Mitbestimmung. Das ist aber ein klassischer politisch-argumentativer Trick gewesen. Die waren natürlich nicht so doof und sind darauf reingefallen, weil sie haben halt gesagt, und das findet man in der damaligen Literatur, in den damaligen Auseinandersetzungen, gesagt, naja, wenn ihr erstmal damit anfangt, das ist ja vielleicht zugestanden, dass das nicht sozialistisch ist, aber wenn ihr damit anfangt, dann hört ihr auch nicht damit auf, sondern dann wollt ihr ja weitermachen. So, das heißt, er hat argumentativ sozusagen das umgedreht und ist aber damit argumentativ natürlich auch gescheitert, weil eben, wie gesagt, die Klassengegner schlau genug sind zu wissen, dass wenn man ein bisschen Mitbestimmung bekommt von der Arbeiterseite her, dass dann das Bedürfnis nach mehr automatisch folgt. So, das ist eine argumentative Diskurslogik, die er da mitgemacht hat, die natürlich zum Problem wurde. Die ist aber deswegen wichtig, weil das natürlich für ihn ein Punkt war, dass er dann Mitte der 50er Jahre verstanden hat, dass man eigentlich nicht weiter an der Mitbestimmung festhalten kann, wenn man nur Mitbestimmung hat, weil dann ist man sozusagen, dann bestimmt man mit für den Kapitalismus. Und das ist die klassische sozialistische Kritik. Es gibt keine Gleichberechtigung zwischen Kapital und Arbeit, kann es nicht geben, weil dann ist es kein Kapitalismus mehr. Und das wollte er aber weiterhin. Und daher kommt dann natürlich auch seine Wende in 55, 56, 57 zu sagen, diese Form von Mitbestimmung, die wir jetzt erkämpft haben, ist das komplette Gegenteil von dem, was wir wollten und ist genau sozusagen kontraproduktiv, weil es uns an dieses System bindet. Es ist für uns keine Möglichkeit mehr, über das kapitalistische System hinauszukommen, sondern es bindet uns und die Arbeiterbewegung an dieses System und damit ist es ein Teil des Systems. Und damit hat er sozusagen sich von einem Vertreter, einem weitgehenden Vertreter einer weitgehenden Mitbestimmung fast automatisch zum Kritiker der Mitbestimmung gemacht. Die Logik ist genau dieselbe, weil er bis auch da weiterhin Antikapitalismus war, propagieren wollte. Aber so, und viele andere seiner Generation, seiner politischen Generation, seiner Sozialdemokraten und Gewerkschafter haben halt in Mitte der 50er Jahre dann gesagt, ja, okay, du magst ja recht haben, aber es ist halt nicht mehr drin, also passen wir uns jetzt an und wir versuchen das zu halten, was wir haben. Und da war eben Agatz derjenige, und das ist eine Originalität, der gesagt hat, konterkariert alle unsere ursprünglichen Pläne und ich möchte aber an diesen Plänen festhalten. Ich will mich nicht mit dem Kapitalismus arrangieren. Ich will versuchen, darüber hinaus zu kämpfen, zu denken und auch zu handeln. Und das hat ihn dann objektiv in eine Rolle des Oppositionellen gebracht der dann entsprechend auch ausgegrenzt wurde. Aber am Anfang hat er das ja durchaus mitgemacht und auch sozusagen die Konzession an die realen Machtverhältnisse und hat dann versucht, wie du es so schön dargestellt hast, gerade eben zu argumentieren, das ist ja jetzt alles gar, macht euch mal keine Sorgen. Aber im Grunde genommen hat er das vielleicht gedacht als einen kleinen rhetorischen Trick. Im Grunde genommen ist es aber genau richtig gewesen. Also da sich keine Sorgen zu machen, war vollkommen wäre angemessen gewesen. Vielleicht mag die Kapitalseite befürchtet haben, dass das so ein trojanisches Pferd ist, aber im Grunde genommen hat sich herausgestellt, dass etwa für die Absicherung der kapitalistischen Verhältnisse nichts besser sein konnte als diese Form von Mitbestimmung. Und Agatz hat erst spät erkannt, dass das so ist und sich dann im Gegensatz zu vielen seiner damaligen Genossinnen dagegen gewandt. So kann man es formulieren, auf jeden Fall. Wobei das Spannende dabei ist, dass sozusagen die Gegenseite, die Unternehmerseite, trotz aller klassenpolitischen Schleue, letztendlich eigentlich auch weiterhin, selbst bei dieser affirmativen Form von Mitbestimmung immer gegengeschossen hat. Also sie haben sich nicht hingestellt und gesagt, okay, wir gestehen euch das jetzt alles zu und wir finden das toll, sondern sie haben in den 50er Jahren, in den 60er Jahren bis immer wieder, sie haben eigentlich trotzdem, unabhängig von der Tatsache, dass es eine systemkonforme Form von Mitbestimmung ist, immer versucht, auch diese Form von Mitbestimmung immer zurückzudrängen, rückgängig zu machen, aufzuheben. Und also sozusagen gegen diese Tendenz, sich damit abzufinden, weil, wie ich das schon sagte, auch da das klassenpolitische Interesse und Bewusstsein sich klar ist, dass selbst wenn es eine systemkonforme Form von Mitbestimmung ist, allein der Anspruch der Mitbestimmung bleibt in den Köpfen der Lohnarbeitenden hängen und es entfaltet eine Wirkung, der man begegnen muss. Das ist wiederum die spannende Frage. Obwohl diese Form von Mitbestimmung, wie sie sich durchgesetzt hat, die deutsche Mitbestimmung als Grundlage des deutschen Sozialmodells, obwohl die eigentlich sehr gut für das System gewesen ist, haben eben die Nutznießer dieses Systems bis zum bitteren Ende immer versucht, diese Mitbestimmung sowohl zu beschränken, als auch wieder auszuhöhlen und rückgängig zu machen. Ja, das ist vielleicht, ohne dass wir jetzt den Raum haben, das groß zu diskutieren, aber es ist ja der große Fehler des Reformismus insgesamt zu denken, dass es ein geradliniger Weg in eine Richtung ist und dass nicht auch Errungenschaften wieder zurückgenommen werden können. Und dass das so ist, das können wir in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall beobachten. Das heißt, alles, was sich die Arbeiterinnenbewegung erkämpft hat, ist eben, solange man die Machtbasis des Gegners nicht wegnimmt, also sprich tatsächlich die Produktionsmittel, immer wieder auch reversibel. Und das ist etwas, was man auf diese Art lernen könnte. Also Agatz ist letztlich mit seinen für die Sozialdemokratie durchaus radikalen Ideen gescheitert und er ist dann auch vom Chefdenker der DGB-Gewerkschaften zu einem aus der Einheitsgewerkschaft und auch aus der SPD ausgeschlossenen Außenseiter geworden, wie viele andere auch. Also ich nenne jetzt beispielsweise mal Wolfgang Abendroth als eine weitere prominente Person. Er ist ein frühes Opfer der Restauration kapitalistischer Verhältnisse in der Bundesrepublik geworden, denn nichtsdestotrotz durch die Gründung der WISO, die auch in dem Büchlein beschrieben ist, der Korrespondenz für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, dennoch eine gewisse Öffentlichkeit in seinem dritten Leben, wie du es nennst, hatte. Du bezeichnest ihn deswegen auch als einen der ersten Denker einer neuen Linken. Das hatten wir ja schon beim Leo Kofler Podcast, dass es schon durchaus auch Vorläufer der 68er gegeben hat. Und in dieser Zeit entwickelt er dann auch eine Art radikale, immer noch sozialdemokratische Kritik am Reformismus, den er zuvor ja selbst auch mitvertreten hat. Und diese Kritik war schon ein recht großer Rundumschlag und fängt eigentlich auch schon an Fehlverhalten schon während des Ersten Weltkriegs zu kritisieren. Zur Mitbestimmung beispielsweise schrieb er, die Mitbestimmung ist das Produkt eines demokratisch-reformistischen Geistes, der glaubte, den Problemen der gegenwärtigen kapitalistischen Welt allein durch Reformen Herr werden zu können. Also kritisch auch gegenüber seinem eigenen Absatz. Wie sah diese radikal-sozialdemokratische Kritik am Reformismus aus? Was hat er sozusagen da gelernt, auch aus seinen eigenen Fehlern? Und was können wir dann vielleicht auch noch daraus lernen? Ja, das ist eine sehr große Frage, ich weiß. Ich, Ja, ich will es nochmal versuchen. Das scheint mir ein wichtiger Teilaspekt zu sein, was ich schon gesagt habe, aber trotzdem nochmal. Das, weil die Schwierigkeit, das zu verstehen, ist ja sozusagen sagen wir mal, die Dialektik von Kontinuität und Bruch. Also in einem gewissen Sinne ist Agatz sich die meiste Zeit seines Lebens treu geblieben und hat trotzdem Phasen, wo er mit einzelnen Aspekten gebrochen hat. Und das nachzuvollziehen, welches diese einzelnen Aspekte waren, ist natürlich wichtig. Und da scheint mir das Wichtigste zu sein, dass dieser ganzheitliche Charakter dieser drei großen Programmaspekte, die ich ja genannt habe, dass diese Auflösung dieser drei Aspekte, die dann dazu führt, dass zum Schluss nur noch die Mitbestimmung dasteht und damit sich auch die Mitbestimmung selbst in seinem ganzen Charakter und in seinem Aussehen sich verändert. Das ist der Clou, und da kommt dann er natürlich hin, auch zu dem Punkt zu sagen, naja, das war schon auch früher angelegt in dieser Idee von Mitbestimmung. Aber wie gesagt, die Mitbestimmung war früher eben auch eingebettet in ein anderes Konzept, und das war radikaler. Also das ist ein entscheidender Punkt, den man nachvollziehen muss. Und aber wenn man das mal verstanden hat und dann fragt, was ist eigentlich das Problem mit dieser Mitbestimmung, wie sie sich in den 50er Jahren durchgesetzt hat und wie sie ja auch ganz von zentraler Bedeutung für den Sozialstaat und auch für die Fortschrittlichkeit in Anführungszeichen des Sozialstaates ist. Aber nichtsdestotrotz, diese übrig gebliebene Mitbestimmung ist eben nicht mehr, und das versucht er dann in seinen späten Schriften immer wieder zu thematisieren. Es ist keine wirkliche Mitbestimmung, sondern nur eine Mitwirkung, und es ist eine Mitwirkung am kapitalistischen Charakter, die nichts am kapitalistischen System mehr ändert. Mitbestimmung muss hat erst was Systemtransformierendes, wenn es sozusagen sie möglich machte, darüber hinauszugehen. Und das ist die real existierende Mitbestimmung, hat dieses Potenzial nicht. Und dadurch wird diese Form von Mitbestimmung letztendlich eigentlich nur ein Kampf um Anerkennung und Partizipation, also um Teilhabe, immer wieder Anerkennung der eigenen Position, dass die Gewerkschaften ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor sind, ein anerkannter Faktor, aber nur weil sie teilnehmen am kapitalistischen Alltagscharakter. Und damit sind wir natürlich sehr schnell bei der heutigen, späteren und heutigen Gewerkschaftsbewegung, wie sie funktioniert. Und da steckt natürlich Potenzial drin, eben ein wofür dann Agatz, auch der späte Agatz, stand, als ein scharfer Gewerkschaftskritiker. Und das ist eben, hier hat einfach ein Transformationsprozess begonnen und stattgefunden, der aus dieser ursprünglich antikapitalistischen Planwirtschaftsidee eben nur noch am Ende eine soziale Marktwirtschaft macht. Das Soziale ist eben dieser Mitbestimmungsaspekt der Gewerkschaften, eine soziale Marktwirtschaft im Sinne einer Mixed Economy, wie es so schön heißt. Ne, man gibt auch ein paar nicht kapitalistische Betriebe, aber im Wesentlichen ist es eine gemischte Geschichte, während diese frühe Idee eigentlich war, eine überwiegend planwirtschaftliche, also nicht kapitalistische Ökonomie zu schaffen, ist es jetzt nur noch eine gemischte Form. Wenn man faktisch hinguckt, sind natürlich der absolute Großteil der Ökonomie ist privatwirtschaftlich organisiert. Also insofern auch diese Mixed Economy ist natürlich ein Mythos. Und so wird eben auch aus diesem Sozialismus als Idee eben dann über diese Form der nur noch rudimentären Mitbestimmung eigentlich nur noch eine unverbindliche ethische Phrase, wie er das gesagt hat. Ne? Also wir wollen mal wieder, irgendwann wollen wir dahin. Das ist wieder interessanterweise das, was wofür auch Naftali und die Tradition aus den 20er Jahren stand. Die waren zwar radikaler im Sinne von, wir wollen eine grundsätzliche Überwindung auch des Kapitalismus, aber im Grunde genommen haben sie gesagt, irgendwann. Das ist ja die klassische Kritik an ihnen dann auch gewesen. Und so ist es eigentlich nach Agatz wieder gekommen. Also Agatz mit seiner neuen Wirtschaftsdemokratie, die in einer gewissen Weise sehr viel radikaler war, ist gescheitert. Und dann fällt man wieder zurück auf diese Tradition eines Naftali, wo zwar viele von einer sozialistischen Wirtschaftsdemokratie reden, aber eigentlich keiner sagen kann, wie kommt man denn dahin? Ne, also wie sind dann da die Übergänge und wann soll das passieren? Also das ist so ein bisschen dieser Transformationsprozess. Und in dieser Form von Selbstkritik, die Agatz dann begonnen hat, weil er gesehen hat, dass sein Lebenswerk irgendwie gescheitert ist, hat er natürlich mehrere Texte geschrieben, wo er das sehr, sehr gut nachvollzieht und sehr, sehr auch scharf kritisiert. Also es gibt in dem Dietz Verlagsband, den ich da jetzt herausgegeben habe, der ist ja zu zwei Dritteln, sind ja Texte von Agatz drin, und zwar die Texte zum Thema Wirtschaftsdemokratie, die auch so ein bisschen diese Entwicklungsgeschichte aufzeigen sollen, wie er argumentiert am Anfang, in der Mitte und spät. Und dann gibt es dann der vorletzte Text, ist aus von 1956, da war er ja schon aus der Gesellschaft quasi ausgeschlossen und aus den Gewerkschaften isoliert und von der Sozialdemokratie isoliert. Und da hat er einen längeren Text geschrieben, wo er eigentlich diese ganze Diskussion der Demokratisierung der Wirtschaft unter der Frage der Mitbestimmung rekapituliert und aufzeigt, wie diese Mitbestimmung von einer ursprünglich radikalen Idee eigentlich fast ist, also historisch zwangsläufig dann verkommt zu einer zum Mitmachen im Kapitalismus. Also da gibt es diesen Text, die Mitbestimmung in der Sackgasse. Selbst da, obwohl er da schon die schärfste Kritik formuliert hat, hatte er noch die Hoffnung, 1956, ja, wenn jetzt der Ruck durch die Sozialdemokratie und durch die Gewerkschaften geht und sie sich wieder darauf einigen, dass man dahin zurückkommt, dass man auch wieder dahin zurückkommen kann. Das war noch seine Hoffnung bis Ende der 50er Jahre. Und hat aber dann eben die Erfahrung machen müssen, nein, die meisten Sozialdemokraten und Gewerkschafter haben in dieser neuen historischen Situation einfach anerkannt, okay, mehr war nicht drin, also passen wir uns an. Und das wollte er natürlich gar nicht. Und dann hat er eigentlich auch sich in einer vollkommen scharfen Weise ganz grundsätzlich von den Gewerkschaften und von der Sozialdemokratie abgewendet. Und in dem Kontext, das ist eben genau das, er ist nicht zum Kommunist geworden, aber er hat zum Beispiel mit vielen Kommunisten dann auch zusammengearbeitet, vor allen Dingen mit Ostberlin, die ihn unterstützt haben. Das war eine vorübergehende Zeit, aber immerhin. Und er ist dann halt eben jenseits der Sozialdemokratie gewesen, aber auch irgendwie zwischen oder jenseits der kommunistischen Bewegung. Und das ist die Konstellation der 50er Jahre, der zweiten Hälfte der 50er Jahre, weswegen ich diesen Begriff da mit eingeführt habe. Diese erste Generation, die versucht hat, etwas Drittes aufzubauen. Und das ist das, was dann in den 60er Jahren die Neue Linke genannt wurde. Das heißt, Agatz selbst hat sich nicht als neuer Linker verstanden, der hat sich noch nicht mal als Linkssozialist verstanden, obwohl er das von seinen Positionen dann zum Schluss faktisch war. Also er hat sich immer noch als ein standhafter Sozialdemokrat verstanden, aber faktisch hat natürlich das, was er geschrieben hat und wofür er politisch gekämpft hat, ist genau die Vorwegnahme dessen, was die 68er Generation dann wollte. In diesem Sinne ist er dann eben auch ein Vordenker der neuen Linken gewesen, in meinen Augen. Allerdings haben die ihn damals fast durchgängig nicht gekannt, weil da war er schon gesellschaftlich tabuisiert und verdrängt. Man wusste das nicht. Die meisten 68er haben in Agatz eben auch nur den klassischen reformistischen Sozialdemokraten gesehen und haben nicht verstanden, was eigentlich, warum er da nicht in dieses Bild passt und warum er eigentlich einer der Väter der Revolte hätte werden können, wenn er noch so lange gelebt hätte. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist also auch eine Form von Interpretation im Nachhinein, die ich da geleistet habe. Aber das macht das natürlich so spannend, weil diese Konstellation in den 50er Jahren, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, der Kapitalismus ist restauriert, er ist zum Teil modernisiert auch. Die Sozialdemokratie hat sich integriert und die Kommunisten versuchen vergeblich, sich zu entstalinisieren. Das versuchen sie ja 56 und 57, 58 gibt es eine massive Restalinisierung. Und in dieser Situation, was macht eigentlich ein sozialistischer Linker? Worauf setzt er seine Hoffnung? Wie könnte es historisch weitergehen? Da hat Agatz in vielem resigniert. Aber das, was er da formuliert hat und was er gewollt hat, ist genau das, was in den 60er und 70er Jahren dann auch sich durchgesetzt hat in einem gehörigen Maß. Aber die haben leider dann eben, die kannten die Texte nicht, die kannten seine Biografie nicht wirklich und haben ihn dann einem so ein bisschen rechts liegen lassen. Das ist eigentlich sehr schade, aber nun denn. Du hast es ja schon gerade eben ganz kurz angesprochen. Also die WISO, die Zeitung, über die wir schon gesprochen hatten, ist nicht in nicht unerheblichem Maße auch durch eine Finanzierung aus der DDR ermöglicht worden. Und Agatz ist dann ja auch tatsächlich versucht worden, wegen Landesverrat, glaube ich, oder Agententätigkeit oder sowas in die Richtung angezeigt worden und dann auch vor Gericht gestanden, ist dann aber freigesprochen worden. Aber vielleicht wollen wir gar nicht so sehr das, also wer sich dafür interessiert, kann sich ja mit der Person Agatz auch nochmal auseinandersetzen, mit der Biografie. Aber ich würde gerne nochmal auch inhaltlich an seine Kritik des sozialdemokratischen Reformismus rangehen. Der spricht ja auch sehr, sehr deutlich, deswegen wahrscheinlich auch der Kryptokommunismus, der eingangs auch da erwähnt wurde. Das ist ja das, was ihm auch vorgeworfen würde, er sei eigentlich faktisch Kommunist und so weiter und so fort. Nicht, dass das irgendwie problematisch gewesen wäre, aber sozusagen die antikommunistische Mainstream der Bundesrepublik Deutschland hat auch versucht, sozusagen ihn zu markieren, als eben einer von drüben ideologisch, um ihn damit auch undiskutierbar zu machen. Weil er eben eine radikale Kritik hatte. Also er spricht von der Phrase des sozialen Kapitalismus, ne? Also dass das sozusagen Unsinn wäre mit der sozialen Marktwirtschaft, dass es sich eben ganz klar weiterhin um eine Klassengesellschaft, um Ausbeutung handelt. Er spricht von der Ideologie der Sozialpartnerschaft und einer Ideologie des sozialen Friedens, also hat letztendlich eine Kritik daran im Nachhinein, dass eben keine klassenkämpferischen Positionen durch die Gewerkschaften, nicht mal ökonomistische klassenkämpferische Positionen durch die Gewerkschaften vertreten werden. Und das Versagen des ADGB spricht er auch an, schon nach dem Ersten Weltkrieg, also so friedenspolitisches Versagen des ADGB. Also es ist schon ein richtiger Rundumschlag. Also bis hin dazu, dass er davon spricht, dass das Fallenlassen des Rätegedankens, alle Macht den Räten von 1918, eine reformistische Verstümmelung gewesen sei. Also schon eine sehr, sehr radikale Kritik. Ja, aber und das sagt er nicht, es ist auch eine Selbstkritik, weil er selbst, das hatte ich vorhin versucht anzudeuten, er selbst war ein Gegner der Rätebewegung in den 20er, 30er Jahren, weil die beruht ja auf dieser Arbeiter-Selbstverwaltungsidee und die hatte er immer abgelehnt. Das heißt, er macht genau diese Kritik, er übernimmt einen Großteil dieser alten Kritiken und das sind natürlich die Kritiken aus dem kommunistischen, linkskommunistischen und auch linksradikalen Milieu. Er macht genau das, wie du das gesagt hast. Er formuliert eigentlich nicht nur dieselbe Kritik, sondern er formuliert sie viel tiefgreifender und weitreichender, weil er natürlich als jemand, der das miterkämpft hat, genau wusste über die Details und die Größe und die Grenzen des Ganzen. Das heißt, und das ist in der Tat der Eindruck, der geblieben ist, hier wendet sich einer von der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften im Sinne der kommunistischen Tradition ab. Das ist vollkommen richtig. Und auf der anderen Seite ist er dann aber doch nicht gewillt, wirklich zum Kommunisten zu werden. Also er versucht erst zwischendurch herumzulavieren und als er merkt, dass er selbst von den Ostberliner Kommunisten durchaus auch instrumentalisiert wurde und auch auf gut Deutsch verarscht wurde, macht er noch einmal zum Schluss eine Wendung in den Jahren 1960, 61 und sagt, es ist eigentlich alles vorbei. Also man kann auf die Sozialdemokraten kann man nicht mehr setzen, man kann auch nicht auf die Kommunisten setzen, es braucht etwas Drittes. Aber er hatte als 60, 61 kein Gefühl dafür, kein Gespür dafür, was dieses Dritte sein konnte. Und das ist auch eine der vielen Ironien in seiner Geschichte, dass damals noch diese jungen SDS-Genossen, die da Anfang der 60er Jahre angefangen haben, sich zu verselbstständigen von der Sozialdemokratie, auf ihn zugegangen sind und versucht haben, um ihn zu buhlen. Und er hat das eigentlich von der Hand gewiesen und hat gesagt, ihr seid unwichtig, ihr seid irgendwie eine kleine Gruppe von Intellektuellen, ihr seid nicht wichtig. Und so hat er sich mit denen auch verscherzt. Also insofern eben, das ist natürlich klar, ein Agatz ist zum Schluss verzweifelt. Er hat keine Perspektive mehr gesehen. Aber weil er sozusagen diese Kritik geführt hat, hat man ihn dann unter den Antikommunismus subsumiert. Das war ihm dann zum Schluss auch egal. Aber das war natürlich ein Mittel der Ausgrenzung. Und im Grunde genommen steckt aber, und das taucht dann in den 70er, 80er Jahren wieder auf, als dann erste die junge Generation versucht hat, sich dem Erbe von Agatz ein Stück weit wieder zu nähern. Da wurde dann das schnell immer abgeblockt. Naja, ihr seid dann automatisch schon auf dem Weg zum Kommunismus. Und gerade in der linken SPD damals in den 70er Jahren wurde das ja versucht. Und da wurde er sofort wieder aktiviert mit diesem antikommunistischen Mythos. Und das ist natürlich der Hintergrund dafür, dass dieses sich so weitergetragen hat, weil es objektiv diese Logik gibt, weil es natürlich eine im weitesten Sinne des Wortes kommunistische Kritik, eine kommunistische Selbstkritik eines linken Sozialdemokraten gewesen ist. Aber er ist eben nicht Kommunist geworden. Das ist eben der Clou, den man dabei nicht vergessen darf. Ja, am Ende ist er ziemlich verbittert und allein dann auch gestorben. Das heißt, er war eine wichtige Figur der Sozialdemokratie, war auch sehr mächtig eine Zeit lang, ist dann ausgebremst worden, hat mitgemacht bei so einigen, was dann letztendlich die reformistische Abwendung auch vom Marxismus gewesen ist, aber eben nie weit genug, dass man sagen kann, er hätte sich selbst irgendwie verraten. Und letzten Endes hat ihm aber niemand gedankt. Er hat nicht mehr so richtig Anschluss gefunden an irgendwelche realen politischen Bewegungen und ist sehr, sehr einsam gestorben. Es gibt eine Dokumentation aus den 80er Jahren. Du hast mir den Link geschickt zur Vorbereitung dieses Gesprächs. Da ist mir ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben, irgendwie die Nachbarn, die dann irgendwie meinten, sie haben ihn das häufiger zum Essen eingeladen, weil er gar nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu versorgen, eigentlich sonst quasi verhungert wäre, und dann ist er da einsam und allein in seinem Haus gestorben. Also tatsächlich ein sehr trauriges, auch persönliches Ende. Und dazu kam eben, dass er dann als historische Figur auch vergessen wurde. Also er war kein Kommunist, deswegen hat die kommunistische Bewegung das Andenken an ihn nicht gepflegt. Und die Sozialdemokratie hat sich an ihren eigenen Verrat, an ihren sozialistischen Grundwerten erinnert gefühlt, wenn es um ihn ging. Und deswegen wurde er vergessen. Ja, das ist die persönliche Tragik des Viktor Agatz. Und auch da wieder, um den Zirkelschluss zum Anfang unseres Gesprächs zu finden, in dieser doch sehr persönlichen, tragischen Biografie spiegelt sich eben, und das ist meine feste Überzeugung, und das ist da gerade die spannende Frage, spiegelt sich eben ein gehöriges Stück an Schicksal auch der gesamten deutschen Linken nach 45, nämlich diesem Phänomen, wie eigentlich in dieser liberal-konservativen Gesellschaft auf ganz strukturelle Art und Weise linke Tendenzen, und zwar nicht nur kommunistische, sondern selbst linkssozialdemokratische Tendenzen, Stück für Stück ausgegrenzt werden und tabuisiert werden und kriminalisiert werden. Und da spiegelt sich in dieser doch sehr individuellen Biografie eben ein Stück Biografie der deutschen Linken. Und das finde ich das Spannende eben auch dann am Fall Agatz. Und es ist auch so wichtig, dann das aufzuarbeiten, weil natürlich Ähnliches wieder passieren kann, auch immer wieder zum Teil passiert ist. Also diese Muster, diese strukturellen gesellschaftlichen Muster, die wirken halt fort, weil wir immer noch in derselben Form von Gesellschaft leben, wie Agatz zum Schluss halt. Also ich würde abschließend sagen, für Kommunistinnen ist es auch interessant, sich gerade die späteren Texte von Agatz durchzulesen und eine Kritik am Reformismus aus dem Reformismus heraus zu bekommen. Einer der Punkte, die immer wieder durchgeschimmert sind, war eben auch, dass es durchaus selbst aus so einer reformistischen Bewegung heraus Momente gegeben hätte, wo man das hätte aktiv durch Massenaktionen irgendeiner Form auch verteidigen müssen. Und letztendlich ist das nicht geschehen, und das ist eine Fehlentwicklung, die im Apparat zu verorten ist, der zum Beispiel DGB-Gewerkschaften. Und dass man sozusagen sich auch nicht getraut hat, zu seinem eigenen Programm zu stehen und auch sich nicht riskieren wollte, mal Kämpfe zu verlieren, ist, glaube ich, ein Grundproblem, das er da mit kritisiert hat. Christoph, danke, dass du da warst und uns Einblick gegeben hast in dieses spannende Leben von Viktor Agatz. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, gern geschehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.